Ja. Hallo, guten Morgen. Am Sonntag, am Sonntag schien die Sonne, die Sonne. Am Montag kam der Mond, kam der Mond. Am Dienstag, da war Dienstag, am Dienstag, da kam der Mittwoch schon. Es donnerte, es donnerte, am Donnerstag, am Donnerstag, am Freitag, da war frei. Was ist nur, was ist heute am Samstag los? Am 5. Mai, am 5. Mai. Ein Sams, ein Sams, ein Sams, ein freches kleines Bams. Am Samstag kam's, das Sams, das freche kleine Sams. Ein Sams, ein Sams, ein Sams und mit viel Tamtams. Am Samstag kam's, das Sams, das freche kleine Bams. Und mitten auf der Straße sitzt es und zum Spaße macht es allen Leuten ne lange Nase. Und mitten auf der Straße sitzt es und zum Spaße macht es allen Leuten ne lange Nase. Die Sendungen im Nerd Podcast Network sollen auch zukünftig für euch kostenfrei bleiben. Ihr könnt uns unter anderem durch das Spenden von Aufwohnkredits unterstützen. Die Links dazu findet ihr am Rand des Blogs. Auf unseren Amazon-Wunschzetteln wartet daneben viel Review-Material für kommende Sendungen. Ebenso könnt ihr über Feedback, Fragen oder Themenvorschläge direkt Einfluss auf den Inhalt der verschiedenen Sendungen nehmen. Wie ihr uns erreichen könnt, findet ihr auf nerdnerd.blogsport.eu. Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Guten Morgen bei Nerdnerd, dem noch nicht so ganz ausgeschlafenen Sonntagmorgen, kurz bevor ich nach Hause fahre, noch aufnehmen Podcast. Ich glaube, wenn der Podcast ausgestrahlt wird, wohne ich schon hier, aber noch ist es nicht so verheilt. Wir wollen heute so ein bisschen unsere Serie beenden. Ich glaube, das dürfte der letzte Teil dieser Serie werden, in der wir so einen Rückblick machen auf die Augsburger Puppenkiste. Sachen, die Kati noch nie gesehen hat und die ich nochmal wiedersehen möchte oder mochte oder wollte oder konnte. Mhm. Und zum Abschluss haben wir nochmal zwei Sachen angeguckt, die wir so ein bisschen zusammengefasst haben. Einerseits die beiden Filme, sind es wirklich Filme? Ich weiß gar nicht. Ja, so Kurzfilme ein bisschen. Ja, ja. Vom Sams, also die Verfilmung der Buchvorlage von Paul Maar und dann nochmal die zweite Serie von Jim Knopf. Jim Knopf und die wilde 13. Genau. Und da es da jetzt bei beide Dinge nicht allzu viel drüber zu erzählen gibt und also das wahrscheinlich keine ganze Sendung gerechtfertigt hätte, jeweils fassen wir das heute nochmal zusammen. Hallo Kati. Hallo Steffen. Guten Morgen. Guten Morgen. Es ist wirklich noch sehr früh. Ja, es ist noch nicht mal um 8. Da ich ja heute dann sofort gleich wegfahre, haben wir gedacht, das schieben wir heute noch schnell rein. Wir haben gestern schon nach Sams geguckt und beim Sams war das für mich so ein bisschen so, ich kannte die Bücher, die ersten zwei mindestens, ich meine sogar noch das dritte, die hatte ich gelesen als Kind, aber auch wirklich das letzte Mal als Kind und davor schon lange nicht mehr, seitdem lange nicht mehr. Deswegen war, also die Geschichte war mir im Großen bekannt, ich kenne auch die erste Realverfilmung mit Ulrich Nöten und Christiane Urspruch heißt sie, glaube ich. Christine Urspruch, Christine. Genau. Die für diese Rolle einfach perfekt besetzt ist. Also nicht nur, weil sie eben kleinwüchsig ist, sondern weil sie einfach, also das ist eine unglaublich ausdrucksstarke Schauspielerin. Ja. Das ist eine ganz, ganz tolle. Und ja, ich weiß nicht. Du bist mit dem Sams wahrscheinlich nochmal als Kinderbuchhändlerin ganz anders in Verbindung, oder? Ja, also das ist tatsächlich, ich kenne die Bücher schon sehr lange. Hab die damals, glaube ich, zum Lesen entdeckt durch die erste Realverfilmung mit Ulrich Nöten, weil ich das echt niedlich fand. Ich glaube, in der Realverfilmung sind auch die ersten drei Teile verwurstelt, weil da gibt's auch noch die Aktion am Ende, meine ich, wie sie auf dem Dach diese Aktion bringen, um dem Sams die Punkte zurückzubringen, was in neue Punkte für das Sams, dem dritten Buch, drin ist. Wobei ich aber auch glaube, dass die, also ich meine sogar, dass das in einem Film die ersten beiden sind und dass diese neue Punkte für das Sams erst der zweite Film ist. Es gab ja auch einen zweiten Teil dann hinterher. Ich bin mir nicht sicher. Aber egal. Darum geht es auch gar nicht. Genau. Ja. Und also das hat mich auf jeden Fall neugierig gemacht. Vor allem tatsächlich, wie du sagst, durch die großartige Christine Urspruch, die dieses Sams abliefert, wie keine zweite das könnte. Ja. Die hat einfach ein Wahnsinnstalent für ein richtig perfektes Timing für Pointen. Die weiß genau, wie weit sie aufdrehen muss, um dieses Samm zu zeigen und was zu viel wäre, was zu wenig wäre. Das ist richtig, richtig großartig. Ich meine, die Alternative, die man gehabt hätte, wäre ein Kind dafür zu besetzen. Mhm. Und das wäre halt in die Hose gegangen. Ja. War bestimmt auch ein bisschen Typecasting, eben weil sie kleinwüchsig ist. Aber da das Sams in der Buch und auch in der Puppenserie dann, also in der Puppenverfilmung, hinterher mit Robinson betitelt wird, das Sam selber ist ja erstmal geschlechtslos. Ja. Also zumindest ist nicht klar, als Mädchen oder Junge zu erkennen, und dementsprechend ist dann auch eine Frau als Sams total in Ordnung. Ja, absolut. Ja. Und großartig. Und jedenfalls habe ich mir dann daraufhin die Bücher mal gegriffen und ich glaube, die ersten beiden habe ich auch am Stück gelesen und die anderen mal so ein bisschen reingelesen, einfach um zu gucken, haben die den Tonfall beibehalten, hat Paul Mades geschafft, das durchzuziehen, und das hat er sehr gut geschafft, finde ich. Es gab dann 2013. Ich habe geguckt. Nee, 2011. 11 ging das an, genau. Genau, 2009 war das erste, das nachgeschoben wurde nochmal. Bis dahin gab es 5 Teile. Und dann kam nochmal mit ein bisschen Abstand dazwischen immer nochmal neue Bände. Laut Paul Maar die Aussage, er hätte den Brief erhalten von einem kleinen Mädchen, das sehr traurig war, weil es keine weiteren Samsbände gibt. Und ich kann doch kein kleines Mädchen sehr traurig machen. Und hat dann nochmal Bücher geschrieben. Und ich weiß, dass es deshalb 2009 war, weil wir zu dem Erscheinen dieses ersten nachgeschobenen Bandes im Buchladen bei mir eine Aktion hatten. Wo ich dann auch einen Samstag lang als Sams rumlief. Ich hatte damals ohnehin rote Haare, die mir wirr vom Kopf abstanden. Und habe mich dann entsprechend noch ein bisschen kostümiert und so zum Erstverkaufstag damals. Das war ganz schön, genau. Und dann kamen halt nochmal so 3-4 Bände hinterhergekleckert. Genau. Und jetzt habe ich die Verfilmung gesehen. Und als allererstes war ich tatsächlich ein bisschen überrascht, dass das Sams grün ist. Weil ich es natürlich, auf den Büchern ist es eher von der Hautfarbe her ähnlich wie die Menschen. Hat halt natürlich so eine Schweinerüsselnase, der ist auch wesentlich länger, der Rüssel, in der Verfilmung. Es passt aber zu der Beschreibung aus dem Buch auch ganz gut. Und die ersten Sätze, die das Sams spricht, habe ich gedacht, boah, was für ein nerviges Ungetüm. Mhm. Ein kleines. Aber es wurde immer witziger. Und ich finde die Serie unheimlich charmant gemacht. Der Sams ist, glaube ich, aber auch genauso angelegt. Ja. Wenn du dir den, also es geht da grob um den Herrn Taschenbier, der erlebt eine durch die Bank weg durchschnittliche Woche, hat auch ein sehr durchschnittliches Leben, was jetzt nicht großartig vom Leben anderer Leute abweicht, wohnt als Untermieter in so einer Einliegerwohnung bei der Frau Rotkohl, wie sie heißt, und also in dem Leben, seinem Leben passiert einfach nichts Aufregendes. Am Sonntag hat die Sonne geschienen, am Montag kam sein Kumpel Herr Mohn, Dienstag hatte er Dienst, Mittwoch war frei, Donnerstag hat es gedonnert. Mittwoch war Wochenmitte. Genau, Mittwoch war die Wochenmitte, Donnerstag hat es gewittert und gedonnert und Freitag hatte er frei, sowas. Genau. Und das ist also erstmal durch die Bank weg, das kann jedem so passieren, das ist auch kein großer Zufall. Und um diese Woche dann eben abzuschließen in dem Fall, kommt dann eben am Samstag das Sams vorbei. Und dieses Sams plumpst erstmal so in die Welt, steht also in der Stadt und die Leute um es herum und wissen überhaupt nicht, was es ist. Es ist so ein seltsames, freches Tier mit einer Mähne und einer Schweinenase, Punkten im Gesicht, nackig, was natürlich auch erstmal auffällt, so, weil ein nacktes Kind, wie es erstmal so benannt wird, ist erstmal ungewöhnlich. Und der Einzige, der es halt aus der Logik heraus, aus den Sachen, die er dann in den Tagen davor erlebt hat, benennen kann, ist eben Herr Taschenbier, der sagt, ja, nach dem, was mir die letzten 6 Tage passiert ist, muss das ein Sams sein. Genau. Und das ist goldrichtig und mehr oder weniger hat er das Sams von da an eher unfreiwillig an der Backe, so wirkt es zumindest ein bisschen. Also das Sams erklärt sich als adoptiert von Herrn Taschenbier, nennt ihn fortan auch Papa. Und er ist halt, also der Herr Taschenbier ist halt so eine Mischung aus Durchschnittsmensch, ein bisschen Duckmäuser. Also wenn ihm irgendwer was sagt, dann macht er das. Und wenn seine Vermieterin irgendwie grantelig ist, dann entschuldigt er sich 1000 Mal und so, egal ob sie zu Recht grantelig ist oder nicht. Und er will auf keinen Fall irgendwie Aufsehen erregen oder Unruhe verbreiten oder irgendwas. Und das ist exakt das Wesen des Sams. Und von daher passen die am Anfang gar nicht so gut zusammen, könnte man meinen. Herr Taschenbier ärgert sich auch sehr viel am Anfang über dieses kleine Viech. und kriegt auch gar nicht mit. Also das Sams, diese blauen Punkte, die es im Gesicht hat, sind Wunschpunkte. Und das Sams erfüllt ihm seine Wünsche. Das erklärt ihm am Anfang auch so ein bisschen, wenn du willst, dass ich still bin, musst du dir das wünschen. Und dann sagt er auch, ich wünsche, dass du still bist. Und dann ist das Sams auch still. Manchmal ein bisschen widerwillig. Also gerade sowas, die Wünsche, das Sams eben auch angeht, so du, ich möchte, dass du das und das tust, das wird dann mit so einem Grummeln dann immer auch so ein bisschen erledigt, tatsächlich. Genau. Ne? Und Herr Taschenbier kriegt das aber auch gar nicht mit am Anfang, dass er, dass ihm Wünsche erfüllt werden. Also er sagt dann auch so, ach, ich wünschte, ich hätte zum Mittagessen Brathähnchen und Kartoffelsalat und zum Nachtisch ein Eis. Und dann kommt seine Vermieterin, die sonst überhaupt nicht der Typ dafür ist, und bringt ihm genau dieses Mittagessen. Und er hält es aber halt immer für Zufall. Ja. So. Und überprüft es dann, nachdem das Sams ihm sagt, naja, das ist nicht Zufall gewesen, das habe ich dir erfüllt, so. Und überprüft es dann, indem er sich wünscht, und das ist seine Lieblingsszene, glaube ich, ne? Genau. Dass es im Zimmer schneien soll. Also das Verrückteste, was er sich eben ausdenken kann, ist dann eben Schnee im Zimmer. Und selbst dann ist er noch skeptisch. Also das ist so, ja. das überzeugt ihn halt immer noch nicht wirklich, so, ne? Genau. Und das ist halt so eine, auch so diese etwas, ich will gar nicht sagen, väterliche Rolle dem Sams gegenüber, weil, also ich vergleiche das Sams immer gerne mit Pumuckl. Ja. So, das sind schon zwei ähnliche Figuren. Da kommt von außen ein sehr fantastisches Wesen in das Leben von eigentlich, ja, also von zwei Menschen, deren Leben eigentlich geordnet und funktioniert und bringt also wirklich alles komplett durcheinander. Und du merkst einfach, wie plötzlich alle Figuren um Herrn Taschenbier herum nur noch das reine Chaos erleben. Das ist, glaube ich, im zweiten Teil nochmal wesentlich stärker klar, genau. Dass also dass das pure Chaos losbricht. Ne? Genau. Und das wird auch so in so Szenen dann immer ganz deutlich, wenn Herr Taschenbier dann eben seine Vermieterin irgendwie freundlich wünscht. Mhm. Und sie kommt rein und ist wütend. Also die ist wirklich wütend und sagt nur freundliche Dinge. Genau. Also das ist richtig witzig. Das ist Szene. Richtig süß. Ja. Sie sind ein ganz hervorragender Untermieter, sind sie. Und sie zahlen ab sofort 20 Mark weniger Miete. Genau. Das ist so großartig. Es macht total Spaß. Es ist richtig, richtig süß. Und genau, also es sind zwei Filme, die wir direkt nacheinander geguckt haben. Auch die sind halt beide nicht so sehr lang einzeln, meine ich. Dreiviertelstunde, glaube ich, maximal. Ja, irgendwie sowas, genau. Und gehören so ein bisschen auch zusammen, weil am Ende des ersten Films ist es halt so, die Woche ist rum. Mhm. Das Buch und auch der erste Film heißen auch eine Woche voller Samstage. Und es ist genau eine Woche ab dem Samstag. Und am zweiten Samstag, den das Samstag ist, verschwindet es halt wieder. So, und erklärt ihm das vorher und so. Und das mit den Wunschpunkten ist dann auch geklärt. Und ich glaube, das Letzte, was er sich da wünscht, ist eine Wunschmaschine. Die Wunschmaschine, genau. Die bleibt dann aber auch bis zum Anfang des nächsten Teils irgendwo auf einem Dachboden, weil sie gar nicht genau wissen, wie man die bedient. Genau, die funktioniert gar nicht so richtig bis dahin. Oder ist zumindest keine Bedienungsanleitung halt dabei. Genau. Und das Amt ist halt weg und kann es auch nicht erklären, wie das geht. Genau, und Das Sams hat ihm aber noch erklärt, dass es eventuell vielleicht wiederkommt, wenn es nochmal genau so eine Woche gibt, wo die Tage immer das erfüllen, was sie im Namen tragen. Und dann sorgt er halt dafür. Ne? Das ist halt wirklich eine Szene, wie er am Anfang des zweiten Teils da wirklich steht und man merkt, er hat es halt wirklich jeden Tag drauf angelegt. Genau. Hat am Sonntag war das Wetter gut und dann hat er sich am Montag seinen Kumpel Herrn Mohn angelegt. Dienstag war er arbeiten. Mittwoch ist immer die Mitte der Woche. Da sagt er dann, ach, da kann ja gar nichts schief gehen. Und da am Donnerstag dann eben kein Gewitter ist, holt er sich ein großes Blech und Werkzeug und klopft dann eben auf dem Zeug rum, damit es so Donnergeräusche gibt. Genau. Und so andere Dinge, die dann eben passieren. Also er legt es halt wirklich drauf an, um das Sams wiederzubekommen. Und das war für mich auch eine Szene, wo man dann, also man merkt auch in diesem Puppenspiel dann, in dem Marionettenspiel, so eine kindische Freude in ihm. Also wie am Anfang noch so dieser Spießer ist vielleicht zu viel gesagt, aber so dieser dieser Überangepasste so ein bisschen. So ein Biedermeier auch ist am Anfang. Ist er halt am Anfang des zweiten Teils total euphorisch und freut sich auf dieses Chaos, was der Sams eben auch angerichtet. Das ist für ihn also tatsächlich eine Sache, die dann doch erstrebenswert ist plötzlich. Ja. Aber immer noch so in dem Faktor, na, eigentlich kann ich das nicht allein, ich brauche das Sams erstmal noch dazu. Ne? Genau, ich brauche noch jemanden, den ich quasi so als Ausrede und als Schutzschild habe, ne? Also so wie manche Erwachsene sich ja ein Alibi-Kind suchen, um ins Kino zu gehen und einen Kinderfilm zu gucken, so braucht der Herr Taschenbier des Sams noch, um seine kindische Seite rauszulassen, einfach seine kindliche Seite und sich auszutoben. Und wird dann aber auch tatsächlich nicht nur im Punkt von wegen, ich will des Sams wieder haben und albern sein, kindisch und kindlich, sondern auch, er glaubt mittlerweile an die Wunschpunkte, oder hat das verstanden, und er wünscht sich jeden Mist, also auch alles, was man wirklich selber machen könnte. Genau. Und merkt gar nicht, wie schnell er die Wunschpunkte verbraucht. Also er hat, glaube ich, am ersten, das Sams kommt am Samstag zu ihm und hat irgendwie schon ein Drittel der, also das Sams sagt dann auch, ich habe schon ganz viele Punkte verbraucht. Mhm. So, was machst du eigentlich? Ne? Genau, also dieses, er wünscht sich auf den Dachboden und das Sams mir auch so, na, da hätten wir ja zu Fuß hingehen können, die Treppe hochsteigen, das hätten wir auch noch geschafft. So. Und die Morgentoilette lässt er vom Sams erledigen, genau. Sich rasieren, Zähne putzen, anziehen und so weiter. Genau, ne? Und er wünscht halt auch sehr ungenau, weshalb er öfter mal den Wunsch dann korrigieren muss. Also hat er dann für, er möchte gewaschen werden, braucht er zwei Wünsche, weil er halt beim ersten Mal kalt gewaschen wird und das will er nicht. Und dann muss er ein zweites Mal, ich wünsche warm gewaschen zu werden und ich wünsche abgetrocknet zu werden und ich wünsche schon angezogen zu sein. Und verbraucht da so dieses Unbedarfte und Unbedachte, was Kinder haben, die nicht voraussehen, das hat er dann auch plötzlich zu eigen, wenn es um das Sams geht, vor lauter Freude auch, dass es wieder da ist und er sich wünschen kann einfach so, ne? Und kriegt dann gar nicht so richtig mit. Und dann aktivieren sie aber die Wunschmaschine. Und dann geht es halt wirklich los, weil da die Wunschmaschine nimmt halt alles, was man ihr sagt, sehr genau. Mhm. Und also es passiert ab dann nur noch irgendwie ein schräger Kram und der Papagei von dem Herrn Mohn, der Herr Cooles, genau. Also Cooles wieder, also Herr Cooles, genau. Kann dann plötzlich sprechen und hört nicht mehr auf. Genau. Redet einen Blödsinn vor sich her. Und dann tauchen sie immer wieder in dem Haus von dem, wie hieß der denn? Ist ein, ich hab's vergessen. Ja, ist auch egal, aber die tauchen halt immer wieder, also das Chaos, was die anrichten, kriegt halt immer ein anderer Bürger in dieser Stadt mit. Also einmal wünscht sich Herr Taschenbier eben. Es geht damit los, dass er sich auf dem Dachboden wünscht. Genau. Dann stehen sie eben auf dem Dachboden von dem Typen, der die da erwischt und die Polizei ruft. Bevor die Polizei ankommen kann, wünschen sie sich halt wieder zurück. Und das sind so Szenen, die wiederholen sich. Also der Typ kommt immer wieder mit denen in Berührung und sagt, ha, hier ist aber jetzt irgendwas. Und die Polizisten kommen halt und stellen überhaupt nichts fest und es ist nichts da. Und der leidet halt so, der ist sehr stark drunter und ist damit total verzweifelt. Ja. Auch der sprechende Papagei, der halt redet wie ein Wasserfall, den sperrt er erst unter der Tuba ein und in der Sekunde, wo die Polizisten kommen, hebt das halt hoch und der Papagei ist halt weg und das ist nichts davon ist jemals passiert. Genau. Ja, und es ist halt tatsächlich also dieses, also das Wünschen lernen, das steckt ja auch so ein bisschen in der Geschichte drin, so, ne? Pass auf, was du dir wünschst und wie du es dir wünschst und so. Und der Herr Taschenbier wünscht sich dann unter anderem auch mal irgendwie, also des Sams korrigiert ihn immer so ganz vorsichtig ein bisschen, wenn er sich dann ein Auto wünscht und einen Führerschein, aber er hat den Führerschein halt nicht gemacht, sondern er hat ihn einfach so hingeklatscht bekommen und er kann halt gar nicht fahren und brettert dieses Auto halt auch in das Musikzimmer von eben jenem armen Mann, auf dessen Dachboden sie schon waren und so. Ja. Und dann sagt der Sams, naja, vielleicht irgendwie mal was anderes und so. Du hast dir immer was hergewünscht, vielleicht solltest du dich mal irgendwo anders hin und überlegt, er möchte auf eine Insel, eine einsame und dann machen sie halt aus, Herr Taschenbier wünscht sich vor und das Sams soll ihn danach 5 Minuten zurückwünschen und bei der Wunschmaschine bleiben und so. Und das ist auch ganz gut so, weil er halt auch immer nur sagt, eine einsame Insel am Anfang. Da ist er irgendwo in der tiefsten Kälte in der Arktis und kommt so mit Eiszapfen an der Nase wieder. Und dann wünscht er sich als zweites eine warme Insel. Ist dann eher so eine Vulkaninsel. Mhm. Und dann kommt er so halb gekocht zurück. So ganz rot im Gesicht. Und meint auch so, noch 5 Minuten länger und ich wäre nur noch matsch gewesen, so durchgegart und so. Und dann schlägt der Samstag vor, na, dann erklär doch mal dem Gerät genau, was für eine Insel du meinst. Und dann erklärt er halt so Südseeinsel mit Palmen und Strand und blauem Wasser. Und dann ist er in so einem Touristenressort. Genau. Und wünscht sich da aber unvorsichtigerweise zusammen mit dem Sams, sodass es nicht mehr an der Wunschmaschine daheim steht und ihn zurückwünschen kann. Genau. Macht, glaube ich, hinterher Herr Mohn, der sorgt dann, glaube ich, dann dafür, dass sie zurückkommen. Genau, also das Sams hat nur noch einen Wunschpunkt. Ah, der war das, genau. Genau, und den wollte Herr Taschenbier halt eigentlich aufheben. Und dann sind sie aber so im Bedrängnis auf dieser Insel, weil sie sich mit den Touris auch verscherzen, die da irgendwie vorbeikommen und alles. Die sich übrigens benehmen wie die wilde Wutz und den ganzen Müll entladen. Die benehmen sich halt wie diese All-Inclusive, so ein stereotyper All-Inclusive-Urlauber. Das ist so richtig herrlich. Genau. Schmeißen mit ihrem Müll durch die Gegend. Das Sams auch, was macht ihr hier eigentlich? Und fängt an, den Müll aufzusammeln. Genau. Das ist halt echt witzig, ja. Ja. Und dummerweise gleichzeitig, Herr Mohn kommt mal wieder zu Besuch und wundert sich dann, dass der Taschenbier immer noch nicht wieder da ist. Also der ist irgendwie schon viel zu lange weg. Und er sagt, bestimmt stecken die in Schwierigkeiten. Ich wünsche den mal wieder zurück. Mhm. Und sagt dieser Wunschmaschine, er wünscht sich den Herrn Taschenbier und das Sams vor die Haustür. Und im gleichen Moment wünscht sich Herr Taschenbier von dem letzten Wunschpunkt vom Sams, dass sie im Wohnzimmer stehen wieder, dass sie zu Hause sind. Und diese Wünsche überkreuzen sich und dann machen sie damit auch quasi die Wunschmaschine kaputt, mehr oder weniger. Ploppen so hin und her und wissen gar nicht, was passiert. Es dauert einen Moment, bis sich das alles wieder so ein bisschen beruhigt. Genau, und das, die Zauberkraft oder die Wunscherfüllungskraft vom Sams kämpft gegen die von der Maschine und gewinnt dann auch ganz knapp, aber es wird zwischendurch auch ein bisschen krank und so. Und braucht dann Pflege. Und es ist halt tatsächlich immer so dieses, Wünschen ist halt so eine Sache. Und das Sams erklärt dem Herrn Taschenbier dann halt auch irgendwie, sie versuchen jetzt diese Wunschmaschine zu reparieren und das geht immer nicht, was dann dazu führt, dass bei der Frau Rotkohl in der Küche der ganze Schrank voller Spaghetti ist und die Schublade am Tisch, da blubbert die Tomatensauce, die gekocht, und in einem anderen Schrank ist dann irgendwie der ganze geriebene Parmesan oder so. Weil die Wünsche halt nicht mehr exakt erfüllt werden. Also die Reparaturversuche klappen einfach nicht. Und dann ist er ganz traurig, weil er noch einen großen Wunsch hatte eigentlich, der Herr Taschenbier, den er erstmal nicht sagt. Und der Sams erklärt ihm dann halt, naja, du hast dir halt immer irgendwie Dinge gewünscht, ja. So eine Reise und ein Auto und dies und jenes und so. Du hättest dir doch auch Eigenschaften wünschen. So nach dem Motto, wenn du dir gewünscht hättest, Auto fahren zu können, und dann sagt der Taschenbier, na, ich hätte sparen können auf das Auto. So, genau. Dann hätte ich wenigstens Auto fahren können. So, das ist so eine Sache, wie du gerade schon sagtest, be careful what you wish for. Mhm. Das ist so ein bisschen so dieses, also so gerade so dieses Aladdin-Ding, ne? Also der hat irgendwie so drei Wünsche von dem Genie, kann kriegen, was er möchte. Das bleibt für Aladdin aber weitestgehend konsequenzenlos, weil es ein Märchen ist. Mhm. Und ich finde, das Sams ist da einfach konsequent und auch so, dass das Wesen, was dir halt diese Wünsche erfüllt, also in dem Fall nicht der Genie, sondern also Genie oder Sams, es ist in jedem Fall eine Fantasiefigur. Mhm. Aber dieses Sams ist halt auch mega unangepasst und passt überhaupt nicht in diese Welt. Und das führt dann eben innerhalb der Serie zu sehr Loriot-esken Situationen, gerade in diesem Kaufhaus, wo das Kind dann eben, das Kind in Anführungszeichen, was zum Anziehen bekommen soll. Und das reine Chaos ausbricht. Ne? Also irgendwie, nehmen Sie den Käse aus Holland. Vergessen Sie nicht, den Käse aus Holland mitzunehmen. Und dann geht's in die Käseabteilung, nimmt den Käse mit und isst den auf und es ist ein Riesenchaos. Ah, haltet den Dieb. Warum? Das haben sie doch gesagt. So, ne? Genau. Ja. Und dann kommt auch, das ist auch echt süß gemacht, weil das Sams halt auch alles ausreizt. Ne? Also das versteht mehr, als es zugibt manchmal. Ja. Und reizt die Sachen aber gerne aus. Also es ist dann auch so, dass dann der Kaufhausleiter irgendwie kommt und sagt, naja, und hier und so, ja, okay, war vielleicht ein Missverständnis. Und naja, der Kunde ist ja König. Und das sagt so, boah, ich bin hier König. Wow. Jetzt will ich aber eine Krone haben und geht in die Spitzabteilung, holt sich so einen Federschmuck, Indianerschmuck und ist dann der König und klaut das aber in Anführungszeichen auch schon wieder. Genau. Was dann irgendwann auch dazu führt, dass am Ende dieser ganzen Situation der Feueralarm ausgelöst und alle rausrennen. Das ist so schön. Das ist richtig, richtig toll. Und er lässt sich dann halt auch immer, sind dann doch in der Klamottenabteilung und der Verkäufer so, na, jetzt zieh doch mal den Anzug an. Und er so, wie heißt das bitte, wenn ich hier König bin und so? Und dann, wenn euer Majestät beliebt, es anzuziehen und so. Das ist so süß, wie der sich halt auch so echt unterbuttern lässt, der Verkäufer da. Und es ist halt auch so ein bisschen so, dass Sams spielt er nach seinen eigenen Regeln. Und als dann gesagt wird, jetzt atme ein, damit mir der Anzug anziehen kann, dann sagt er sonst, jetzt muss ich aber wieder ausatmen und sprengt eben mit seinem dicken Bauch diesen Anzug. Genau. So, ne? Also so dieses Leuten dann auch so ein bisschen so die Erwartung, die man in der Kommunikation hat, deswegen sagte ich so Loriot-esque, weil das Sams halt die Sachen, die Leute ihm sagen, sehr genau nimmt. Ja. Und wie du sagst, ist auch sehr ausreizt dann. Genau. Und die Konsequenz ist dann eben, dass sie ihm dann halt einen Taucheranzug anziehen, der für das Sams sehr ikonisch auch ist. Genau, und weil der halt aus Gummi und dehnbar ist. Genau. Wobei, so dehnbar sind die Dinger gar nicht. Mein Papa hat mal drei kaputt gemacht. Ah. Der hat einen Tauchkurs gemacht, den hat meine Tante ihm zum 50. geschenkt, also so eine Stunde tauchen, eine Stunde diese, 50 Stunden irgendwas. Und dann haben sie ihn bei Frankfurt Oder versucht, in so einen Anzug zu packen und die sind gar nicht so den. Weil mein Papa hat jetzt auch eher so eine Figur wie das Sams, nur in groß. Okay. Also einen dicken Bauch. Und hat dann immer so ausgeatmet und Bauch eingezogen und dann ging der Reißverschluss zu, dann hat er aber dann doch irgendwie den Bauch wieder losgelassen und eingeatmet und dann platzte der Reißverschluss. Ich hoffe, mein Schwiegervater hört jetzt diesen Podcast nicht. Wir peinliche Geschichten über ihn erzählen. Ach, die erzählen wir auch an anderen Stellen, die Geschichten, das ist okay. Aber für den Sams ist der Taucheranzug einfach sehr typisch, den hat er auch immer auf den Covern an von den Büchern und ist halt einfach, die Logik dahinter ist schon klar. Genau. Genau, und das ist halt einfach so. Genau, und dieser große Wunsch von Herrn Taschenbier, den er dann am Ende, den hat das Sams nämlich heimlich für ihn aufgehoben, einen Wunschpunkt hinter dem linken Ohr. Und davon wünscht sich dann Herr Taschenbier, dass das Sams für immer bei ihm bleiben kann. Und das ist so ein bisschen auch das, so Herr Taschenbier ist ja schon so ein bisschen so dieser Junggeselle auch, ne? So der Alleingebliebene, So, auch so mit dieser biestigen Vermieterin. Übrigens, so ein Subplot in dieser ganzen Geschichte ist dann ja so die Liebesgeschichte zwischen Herrn Mohn und zwischen Herrn Mohn und Frau Rotkohl. Und dann, die sich dann so ein bisschen ineinander verlieben auch. Wo man dann auch plötzlich merkt, Frau Rotkohl wird so ein bisschen gnädiger mit sich und der Welt auch. Genau. So, aber der Taschenbier bleibt halt alleine und lernt auch keine Frauen kennen. Also das ist halt so ein bisschen, ich weiß nicht, was in den Filmen drin war oder in den späteren. Kam eine Frau dazu, ja. Seine Kollegin irgendwie, genau. Die dann damit macht, genau. Oder ob das in den Büchern später nochmal kommt, weil ich habe, glaube ich, die ersten drei gelesen und gar nicht mehr. Aber das ist halt in dieser Puppenserie, also auch so bei Puppenkiste, erstmal so nicht drin. Und trotzdem wird ihm dann so ein bisschen so diese Vaterrolle, an die er sich jetzt ja auch die ersten beiden Geschichten lang erst gewöhnen musste, mit ihm dieser Wunsch danach dann einfach auch erfüllt, indem er das Sams behalten kann. Weil da hat sich dann auch eine Freundschaft oder so eine Vater-Sohn-Beziehung fast schon entwickelt. Ja. Wobei ich sagen muss, es ist nicht ganz deutlich, wer der Vater und wer der Sohn ist. Das ist ganz interessant. Ja. Das stimmt. Also man hat an vielen Stellen doch ein bisschen den Eindruck, dass das Sams den Herrn Taschenbier erzieht, indem es ihn ausprobieren lässt und man zeigt, guck mal, da hast du einen Fehler gemacht und da hast du einen Fehler gemacht. Auch wenn es auf den ersten Blick das albernere Geschöpf der beiden ist. Genau. Und wahrscheinlich liegt die richtige Lösung für ein glückliches Leben genau in der Mitte zwischen den beiden. Ja, ja. Genau. Und da finden die, glaube ich, am Ende der Geschichte dann auch hin. Mhm. Ich muss sagen, von all den Dingen, die ich von der Augsburger Puppenkiste kenne, ist mir das, also von der Geschichte her, ist das vollkommen okay und hat auch so durchaus eine Tiefe in der Erzählung, die ich von Paul Maar auch gewöhnt bin. Also die von Paul Maar geschriebenen Geschichten der Puppenkiste waren immer auch die besten, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die einfach auch gut die waren einfach gut zu übertragen in die Puppenkisten, in dieses Puppenkistenformat von 4 Folgen. Zum Teil hat er auch Sachen exklusiv für die Puppenkiste geschrieben, die hinterher erst zu Kinderbüchern waren. Also von der Geschichte her ist das über jeden Zweifel erhaben. So von der ganzen Aufmachung ist mir die ganze Sache zu schlicht. Also da waren viele Dinge, die einfach besser ausgestattet gewesen sind. Es gibt so vielleicht 3 Sets oder sowas, an denen das Ganze stattfindet. Also dieses Haus, dann vor der Haustür findet eine ganze Menge statt und dann vielleicht noch das Büro, wo die dann hinterher... Ja, aber es kommt einem halt nicht so viel vor, weil es sehr ähnlich und sehr schlicht ist. Also man hat dann schon das Haus von dem Typen mit dem Musikzimmer, das immer randaliert wird. Die Polizeiwache taucht auf, der Marktplatz ist dabei, die fahren mit dem Auto durch die Gegend. Also es wirkt auch alles so ein bisschen recycelt. Also das Haus, in dem die wohnen, ist, glaube ich, auch im Räuber-Hotzenplatz zu sehen. Es sieht dem zumindest sehr, sehr ähnlich, ja, genau. Also die ganze... Man hat so ein bisschen das Gefühl, als hätten die halt die Sets, die sie sowieso schon hatten, für das ein bisschen recycelt, was nicht schlimm ist. Das wird in Hollywood sowieso gemacht. Da werden, ich glaube, dass das Haus, wo die Figuren in Gremlins wohnen, das ist, glaube ich, die gleiche Straße, wo auch Marty McFly wohnt. Also die haben das gleiche Studio benutzt, also das gleiche Backlog. Und das ist okay, also wenn man es nicht merkt, ist es okay. Aber wenn man so immer das unbestimmte Gefühl hat, na, irgendwie kennt man diese Kulisse. Und zudem sind die Kulissen dann doch relativ simpel und einfach gehalten. Vielleicht auch aus finanziellen Gründen oder sowas. Also so schön wie andere Produktionen, gerade so Jim Knopf oder andere, oder Urmel auch, was wir schon hatten. Gerade da im Vergleich ist es einfach sehr trist. Ja, also es fehlt tatsächlich die Farbigkeit. Ich weiß nicht, ob da vielleicht auch ein bisschen die Überlegung war, wir haben diese super aufgedrehte Figur des Sams, dass sie gedacht haben, das würde genug Farbe reinbringen, aber es fehlt halt, also die Kulissen, das sieht alles so ein bisschen, die Zimmer sind alle sehr leer. Ja. Das ist wirklich so ein bisschen so, naja, das ist halt so eine übrig gebliebene Kammer, da hat man einen ein Bett reingestellt. Genau. Und dann steht halt auch nur das Bett drin, da ist kein Bild an der Wand. Genau. Da ist auch kein persönlicher Kram irgendwie, ne? Also da hängt ein Waschlappen beim Waschbecken, aber das war's. Und das ist irgendwie so ein bisschen, das macht so ein bisschen, wie du schon sagtest, das macht so ein bisschen fast lieblos in der Einrichtung. Also nicht, dass das, was da ist, nicht liebevoll gemacht wäre, aber es ist sehr wenig gemacht worden. Das einzige Set, was mich wirklich überzeugen konnte, wo ich auch wirklich mich so ein bisschen wohlgefühlt habe, war eben dieses Kaufhaus mit den verschiedenen Abteilungen. Das war sehr glaubwürdig dargestellt. Ja. Weil das auch für die Zeit, ich weiß gar nicht, glaube ich, in den 80ern produziert worden, ein ganz typischer Handlungsort für Filme und Serien gewesen ist. Und dann auch sehr viele Klischees natürlich verbaut worden sind, die Umkleidekabine, dann der Spielzeugladen, der mich dann auch wieder an Loriot erinnert hat natürlich. Genau. Weihnachten bei den Hoppenstedts, unser Kind hat alles, was es braucht. Genau. Diese Sets und auch vielleicht noch der Marktplatz in dieser Stadt, dass das noch, aber die restlichen Szenen, auch dadurch, dass sie sich halt immer wiederholt haben. Also ich, ich weiß nicht, ich habe auch noch gesagt, als das Zimmer von Herrn Taschenbier gezeigt wurde, ich habe irgendwie gesagt, guck mal, das ist aber ein schöner Schrank, der gefällt mir. Mhm. Was ein Zeichen dafür ist, dass das wirklich heraussticht. Und es ist jetzt kein super aufwendig gestalteter Schrank. Ne? Der hat so ein bisschen aufgemalt wie Intarsienarbeiten, so ein bisschen Biedermeier-Stil. Mhm, genau. Aber er ist jetzt nicht so super aufwendig gestaltet. Und er sticht aber total raus, weil er im Vergleich zu einem anderen unheimlich viel gestaltet ist. Genau. Da steht in dem Zimmer, glaube ich, noch der Wohnzimmertisch, in dem Herrn Taschenbier dann immer sein Mittagessen oder Frühstück serviert bekommt. Genau. Obwohl er eigentlich sonst in der Küche ist. Die Küche ist also dafür, dass da so viel drin steht, dann doch relativ groß. Also das ist einfach irgendwie zu viel. Es sind schon viele Küchenmöbel da drin, aber die ganze Küche ist einfach einen Tacken zu groß für eine Küche. Das verliert sich auch. Ja. Also dann haben sie, vielleicht ist es dem Umstand geschuldet, dass sie meinten, sie bräuchten für die Figuren viel Bewegungsfreiraum. Mhm. Braucht man natürlich für Marionetten, aber ich glaube, sie sind einen Ticken enger oder voller, einfach dadurch, dass man an den Wänden noch was dekoriert oder so. Also den Eindruck von voller hätte man noch erwecken müssen. Also so für einzelne Sets wäre das okay gewesen, gerade das Büro, das ist einfach nicht bunt und knallig und das ist halt funktionell, da war das okay in der Szene. Ja. Aber in allem anderen ist es dann doch relativ simpel gehalten. Also ganz schlimm ist die Eingangshalle, also oder dieser Flur. Der Flur, die Diele halt am Anfang. Genau, ist die Diele, die ist komplett leer. Man sieht irgendwo so einen Treppenaufgang. Und vielleicht nochmal eine Blumenvase im Hintergrund und die Tür und das war es dann im Grunde. Aber irgendwie so Kleiderhaken, Hutstände, Schuhregal, dies, das, was man so in so einem Flur, oder auch nur mal so ein Teppich noch auf dem Boden, das ist nur komplett blanker Holzboden. Und da findet halt in diesem Flur eine ganze Menge Handlung statt. Also die ersten Begegnungen zwischen Frau Rotkohl und dem Taschenbier, die finden halt in der Regel in diesem Flur statt. Oder Frau Rotkohl kommt eben an die Tür und klopft und fragt, was los ist. Also es findet schon was in diesem Flur statt. Also es ist nicht nur ein Durchgangsraum, sondern es ist auch ein Handlungsort, wirklich. Genau, wollte ich sagen. Und das ist tatsächlich... Das stimmt, das fand ich auch ein bisschen schade. Also ich fand es toll gespielt, wirklich. Hm. Ich mag die Figuren sehr, sehr gerne. Auch die Wandlung von der Frau Rotkohl, wie die so vom Sams, dass sie dann immer Grünkohl und Weißkohl und hat man nicht gesehen, nennt. Blaukraut. Rosenkohl und genau, Grünkohl und Blaukraut und sonstige Namen sich für sie ausdenken. So langsam aber sicher in den Wahnsinn getrieben wird ein bisschen, ehe sie dann durch Hormonen zu einer freundlicheren Person wird. Ja. Es ist super. Und das ist halt was bei Paul-Mahr-Geschichten tatsächlich ein ganz wichtiger Faktor ist. Da findet unheimlich viel Charakterentwicklung statt. Während viele andere Geschichten aus der Puppenkiste, die ich jetzt gesehen habe, die sind eher plotgetrieben, handlungsgetrieben, sage ich mal. Da ist aber wenig Charakterentwicklung drin. Ja. Also Jim Knopf und Lukas, die sind quasi sofort beste Freunde, sobald Jim auf die Insel kommt und bleiben das bis zum Ende. Da gibt's keinen Streit, keinen Konflikt zwischen den beiden, kein gar nichts. Haben wir ja kritisiert auch durchaus. Genau. Ne? Ja. Beim Urmel ist es auch so, dass die Positionen der einzelnen Tiere so bleiben, wie sie sind. Und auch der einzelnen Charaktere, abgesehen vom König, der dann am Ende doch nicht mehr Jagd auf das Urmel machen will. Aber ansonsten, Ping und Wawa streiten sich um die Mupfel. Der Seelöwe singt, Seeelefant singt. Die verändern sich nicht groß. Die bleiben die sie sind. Mhm. Also die Spannung der Geschichte kommt da wirklich aus einer Handlung. Oder aus den äußeren Handlungen? Nicht mal aus der Handlung, sondern aus den Ereignissen. Aus den Ereignissen, also, das meine ich. Ich glaube, das haben wir letztes Mal auch festgestellt, dass es beim Urmel eben keine Handlung gibt, sondern Ereignisse. Genau. Ne? Genau. Und das ist halt bei Paul-Mahr einfach, und da erkennt man den großartigen Kinderbuchautor, der er ist, oder generell Autor, der er ist. Da finden auch viele Ereignisse statt, aber die führen alle zu einer Entwicklung der Charaktere. Mhm. Zu einer Weiterentwicklung. Und das finde ich halt unheimlich schön. Und das macht das Sams genauso toll wie die Opodeldocs. Das mag ich wahnsinnig gerne. Also es ist richtig, richtig. Ich habe es total gerne gesehen. Ja, es fehlte mir so ein bisschen in der Kulisse die Detailverliebtheit und der Detailreichtum. Aber als Geschichte fand ich es unheimlich schön. Und die Figuren nach wie vor super schön gemacht. Genau. Die Marionetten. Habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Du kommst uns wie gerufen! 13 Kerle auf dem toten Sand. Hoja, ho, heja, ho! Soffen drei Tage und der Stadtsverstand. Hoja, ho, heja, ho! Als dann Lehrer das Fass mit dem Schnaps hatten sie alle einen Klaps. Ho! Alleine Feuer! und mach dich zum Herrn. Der schwarze Junge hat den Stern. Dann ist er unser Hauptmann. Hoch Prinz für unseren neuen Herrn. Oh ja, oh hey, oh. Er ist unser Hauptmann, denn er trägt den Stern. Oh ja, oh hey, oh. Wir folgen ihm durch Tag und Nacht, denn der Stern gibt ihm die Macht. Wir folgen ihm durch Tag und Nacht, denn der Stern gibt ihm die Macht. Dann gehen wir zum zweiten Programmpunkt unserer heutigen Sendung über Jim Knopf und die Wilde 13. Ich habe beim letzten Mal, also unserer ersten Puppenkisten-Sendung, ja auch gesagt, wie wichtig mir das Buch gewesen ist. Und ich habe als Kind dieses Buch immer wieder gelesen. Ich kenne es fast auswendig. Die Story ist in meinem Gehirn eingebrannt, die einzelnen Figuren. Auch die Puppenkiste, wie wir festgestellt haben, ist in meinem Gehirn drin. Auch jetzt mit dem erneuten Gucken merkt man, wie unterschiedlich halt eben beide Geschichten auch sind. Und ich habe das zweite Buch sehr viel später gelesen. Also ich glaube zum ersten Mal mit 11 oder 12. Also wusste auch lange Zeit nicht, dass es eine zweite Geschichte überhaupt gibt. Und habe damals, als ich es dann zum ersten Mal gelesen hatte, auch festgestellt, na, irgendwie ist es was anderes. Also es ist jetzt nicht... kommen wir vielleicht in der Besprechung gleich nochmal dazu. Also auch von der ganzen Dynamik her einfach anders aufgebaut, als es das erste Buch ist, was so eine und dann Dynamik hat, das erste Buch. Und dann stellst du in der zweiten Geschichte fest, Moment, da hat sich Michael Ende offensichtlich beim Schreiben mal Gedanken gemacht, wie das Ganze auch mit dem ersten Buch zusammenhängen könnte. Ja. Und daraus ein lösbares Mysterium gemacht für alle Figuren, wie sie in diese Welt, in dieses System hineinpassen. Das hat für mich auch heute und gestern beim Gucken eine große Faszination ausgemacht, eben weil, also von der Geschichte erstmal her, weil man einfach mitfiebert, ganz anders mitfiebert, plötzlich so Aha-Momente hat, Dinge klickt, Dinge klicken, und so ein, also wirklich man plötzlich versteht, wie diese Welt, wie Lummerland in Bezug auf den Rest der Welt eben auch steht. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist ja der Dreh- und Angelpunkt dieser ganzen Geschichte ist ja Lummerland. Man erfährt dann hinterher auch, warum. Aber so den Charme der ersten Geschichte erreicht für mich die Wilde 13 irgendwie nicht. Also trotzdem da nochmal so viel mehr mitgemacht wird mit den Figuren, auch die Verfilmung irgendwie erreicht den Charme nicht. Nee, finde ich auch. Also es ist schön gemacht, wie man, also von der optischen Qualität her, die Qualität, die man von der Augsburger Puppenkiste dann kennt. Also da haben wir wirklich den Faktor, die Bilder sind reich mit Details, Gebäuden, Miniaturen, Figuren, die zum Teil nur einmal auftreten, wirklich nur einmal kurz im Bild sind. Das ist dieser Oshomishur heißt der, glaube ich, der Verlobte. Der Verlobte von der Susula Pichi, der taucht wirklich nur in einer Szene auf und ist danach, aber der ist komplett ausgestaltet und definiert. Also da ist die Detailliebe derartig drin, das ist ein Wahnsinn. Das ist echt schön gemacht. Und die Handlung ist insgesamt, bietet einen Bogen. Das kriegt man damit auch so tatsächlich, dass man den Eindruck hat, Michael Ende hat dann den Bogen schon mal angefangen in Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer, ist da aber nicht zu Potte gekommen, so ein bisschen. Also weil diese... Ich glaube nicht mal, dass er das in dem ersten Buch angefangen hat, sondern er hat im ersten Buch eine Figuren in eine Welt gesetzt und hat dann die Figuren irgendwo ankommen lassen und dann da weiter erzählt. Hat er selber mal zugegeben in einem Interview. Das war, fand ich dann auch ganz faszinierend. War dann da in Italien oder Spanien, weiß gar nicht, wo der da immer gearbeitet, in seinem riesigen Garten saß, alles zugewachsen, dann eben sein Schreiberzimmer auch gezeigt hat und dann auch eben beschrieben hat, wie er Jim Knopf gestaltet hat und sagte ganz klipp und klar, na, ich wusste am Anfang nicht, wo ich am Ende der Geschichte sein werde. Und das merkst du der Geschichte auch an. Die kommen zu einer neuen Station und erleben dann da irgendwas, was in dieser Welt passiert. Das wird vorher nicht angedeutet, das wird hinterher nicht mehr aufgegriffen. Deswegen so nach dem Motto, der hat dann Bogen angefangen. Nee, ich glaube, er hat einfach nur versucht, in das System oder in diese Kuddelmuddel, was er am Anfang gemacht hat, ein System reinzubringen. Und das ist ihm verdammt gut gelungen. Ja, das stimmt. Also das hat er wirklich gut geschafft. Ich war am Anfang ein bisschen irritiert, weil ich das auch nicht mehr präsent hatte. Also ich habe die Wilde 13, ich glaube, einmal gelesen und als Kind am Übergang zum Teenager. Ist also auch ewig her. Und hatte es einfach nicht mehr so präsent. Und ich dachte die ganze Zeit so, es heißt Jim Knopf und die Wilde 13 und die ist in den ersten drei Folgen gar nicht aufgetaucht. Ja, es stimmt schon. So, warum heißt es denn die Wilde 13? Ist ja furchtbar. Die Figuren sind super süß. Also ich mag Sosola Pitschi total gerne. Die ist richtig knuffig. Und ihr Papa, der eigentlich immer nur schlafen will in Ruhe und einfach keine Ruhe bekommt. Ist also ein grummeliger alter Seemensch. Genau. Fischmensch und will immer nur schlafen und rülpst vor sich hin. Und es ist, also die Figuren sind wieder total sympathisch, auch wie sie dann aus dem Buch übertragen worden sind. Genau. Ja, also das ist richtig schön gewesen. Ich mag die Auflösung sehr gerne, was er dann draus gemacht hat. Das finde ich total schön. Ja, was können wir noch zu sagen? Also es ist, man merkt an der Geschichte auf jeden Fall, also der dieses und dann und dann und dann fällt tatsächlich weg. Ich hatte so ein bisschen, mich hat die Struktur ein bisschen erinnert an die drei goldenen Haare des Teufels. Einer geht los mit einer Mission. Sie wollen ja eigentlich einen Leuchtturm für Lummerland besorgen, den Herrn Tutor. Und unterwegs werden sie aber angesprochen und um Hilfe gebeten von Sosola Pitschi. Und dann lösen sie erstmal das Problem. Also es ist so ein bisschen so dieses, ich gehe los und unterwegs werde ich mit einem Problem konfrontiert und löse das entweder gleich oder komme später zurück, um es zu lösen. Wobei das sehr geschickt gelöst worden ist, auf eine Art. Denn alles, was sie auf dem Weg nebenher erledigen, das sind ja nicht Probleme, die sie sofort lösen und wie im ersten Buch dann sofort weiterziehen, sondern zum Teil sagen sie, na, wir kommen jetzt hier nicht weiter, wir müssen mal woanders gucken. Genau. Um dann dieses Problem weiter, also dieses Licht im Land der Fischmenschen, das Problem lösen die nicht sofort, sondern die haben halt das Problem, dass wenn sie das Licht anmachen, wird der Berg magnetisch. Genau. Dann kommen sie da mit ihren Eisenbahnen nicht weg. Genau. Das heißt, sie müssen das erst wieder ausmachen und jemanden finden, der das an- und ausschaltet. Genau. Und sagen dann, na, dann sehen wir jetzt zu, dass wir Herrn Tutor treffen und dieses Problem mit dem, eine zweite Person zu finden, löst sich dann aber auf dem Weg. Und aber durch diese Lösung des Problems gibt es neue Probleme. Also von der Struktur her ist das wesentlich geschickter gemacht, weil es eben auch auf ein großes Ganzes hinarbeitet irgendwo. Genau. Also alles, was die machen, das Treffen mit Sosola Pitschi, das Kennenlernen der Unterwasserwelt, auch das Erfahren, dass der eigentlich für das Meeresleuchten verantwortlich war, der Verlobte von Sosola Pitschi, das jetzt seit ein paar hundert Jahren nicht mehr macht, weil der vom Vater den Auftrag bekommen hat, also vom Vater von Sosola Pitschi, um die Kleine heiraten zu dürfen, den Kristall der Ewigkeit herzustellen. Genau. So. Und dafür braucht er ein Feuerwesen, weil ein Wasserwesen alleine kann das nicht machen. Und das ist auch so eine Sache, die ich in der Serie schlecht gelöst finde, aber da kommen wir dann gleich nochmal zu. Und das sind einfach, da ist tatsächlich eine Progression in der Geschichte, die aus sich selber heraus passiert und die eben nicht eine Reihe von Ereignissen ist, die wirklich für sich stehen. Und das ist allein, ich glaube, das funktioniert vor allem deswegen so gut, weil die Figuren alle schon etabliert sind. Da kommen kaum neue Figuren hinzu. Das stimmt. Also Sosola Pitschi ist neu und dieses ganze Meeresreich. Das macht aber auch einen großen Teil der vier Folgen aus. Genau. Also zu erklären, was ist das überhaupt? Aber alles andere ist etabliert, darauf kann man zurückgreifen und man kann diese Figuren zurückholen. Und das ist so ein bisschen die Faszination, die dann eben auch die Wilde 13 ausmacht, zu sagen, na, hier sind ganz viele neue, ganz viele Bekannte, die wir jetzt hier nochmal ganz neu kennenlernen, Frau Malzahn oder der Goldene Drache der Weisheit, die hier nur am Rande so ein bisschen als Deus Ex Machina, hätte ich fast gesagt, ein bisschen arbeitet. Das war am Ende der ersten Serie auch schon so. So alle anderen Figuren kommen eben zurück und es gibt was Neues. Also das ist schon irgendwo ein Stück weit eine Verbesserung gerade auch, aber so im Verhältnis, was so den besseren, was glaube ich auch definitiver für Jim Knopf ist, weil wenn wir heute über Jim Knopf reden, dann reden wir eben über dieses erste Abenteuer und wesentlich seltener über das zweite. Genau. Ja, aber es ist halt tatsächlich im ersten sind sie halt aufgebrochen ohne ein Ziel, sondern nur mit was, wo sie weg mussten, sprich Lummerland. Und diesmal haben sie ja ein Ziel. Genau. Und das verändert natürlich auch wirklich den ganzen Ablauf der Handlung und die Struktur des Ganzen. Und ich finde die Wilde 13 unheimlich toll gemacht. Ich mag die Figuren gerne, diese 12 Brüder. Ja. Mit dem Hauptmann. Das ist also, wie gesagt, die Figuren sind halt also zum ersten Mal wirklich erklärt. Ich glaube, wenn man aufgepasst hätte, hätte man im ersten Teil schon rausfinden können. Also ich glaube, in der Verfilmung besser als im Buch, dass das halt nur 12 sind. Also weil das zweite, wenn man mitgezählt hat, ja, genau. Das zweite Buch gab es ja bei der Produktion der ersten Serie schon. So, ich glaube, das kam ein Jahr später, glaube ich, direkt raus in den 60ern. Das kam relativ schnell, genau. Der Nachfolger. So, man hätte das, ich glaube, wenn sie vernünftig gearbeitet haben, dann ist denen das aufgefallen. Okay, es sind nur 12, dann machen wir es in der ersten Serie auch schon so. Aber du achtest halt nicht drauf. Dann so viele Figuren, kannst du auch gar nicht durchzählen, so schnell wie die durcheinander wuseln. Aber alles, was im ersten Buch auftaucht, taucht im zweiten eben auch wieder auf und hat plötzlich eine Funktion. Ja. Beim letzten Mal habe ich eben auch diesen großen Felsen angesprochen im Buch, auf dem eben Frau Malzahn steht und diesen Käfig hält. Das ist dieser Magnetfelsen. Ne? Und auf dem eben die Wilde 13 immer die Kinder abliefert. Das ist exakt dieser Ort. Und das sind so Dinge, dieses System, was sich plötzlich erschließt, die Unterwasserwelt, die im Grunde genommen direkt vor Lummerland liegt. Na, sie begegnen, die fahren ja in dem zweiten Teil von Lummerland los und 5 Minuten später treffen die ja sofort auf Susula Pitschi. Das ist direkt davor. Und, eine Szene, die in der Puppenkiste ausgelassen worden ist, ist eben die Szene, wie sie ohnmächtig werden. Die ist im Buch wesentlich ausgearbeiteter. Die werden wirklich ohnmächtig und Michael Ende beschreibt dann die Welt, ohne dass die Figuren das selber mitbekommen. Also eben auch diese Glasbauten und Pagoden und alten Ruinen, die da eben sind. Und du kriegst da schon mal so den ersten Hinweis, es ist halt nicht eine Welt, in der die Fischmenschen leben, sondern das war offensichtlich mal eine Hochzivilisation. Yeah. So, das sind so Hinweise, die kriegst du eben eingestreut. Auch so dieses Ganze mit dem Kristall der Ewigkeit, das ist hier wirklich, da wird nur erwähnt, um hinterher so diesen Plot-Twist mit Molly zu haben, mit der kleinen Lok, die Jim Knopf am Anfang der Geschichte bekommt, um so diesen Plot-Twist am Ende zu haben, wo ist sie? Das ist im Buch viel ausführlicher und viel, da ist noch eine richtige Gefahr auch drin. Übrigens auch eine Sequenz, die Zeichentrickserie um Ecken besser macht als die Puppenserie. Also die lassen sich richtig Zeit für dieses Abenteuer. Molly ist von der Wilden 13 geklaut worden. Ushami Shur kämpft, wird von denen auch noch gefangen genommen und das ist also eine wesentlich, also klar, eine Zeichentrickserie, die hat, glaube ich, hinterher 50 oder mehr Folgen gehabt. Ja. Die haben einfach viel mehr Zeit gehabt, das zu erzählen, natürlich. Okay. Aber so, weiß ich nicht, gerade auch diesen Plotpoint mit Molly, heute, in heutigen Kinderbuchverfilmungen wird sowas dann einfach rausgelassen, weil es für die Gesamthandlung nicht wichtig ist. Also, dass Molly am Ende eben dieser Kristall der Ewigkeit ist, weil nicht Nepomuk, wie am Anfang vermutet wird, ist das Feuerwesen, sondern Molly. So, dass dann eben auch der Twist, der so ein bisschen so ein Mindbending-Twist, dass es eben nicht Nepomuk das Feuerwesen ist, sondern eben diese Lok selber. Und dann die Lok selber auch diesem Kristall der Ewigkeit gemacht wird. Das hätte man in dieser Puppenserie komplett rauslassen können, das hätte die Geschichte nicht verändert. Nee, das stimmt. Die hätten Molly dann von der Wilden 13 zurückholen können und alles wäre genauso ausgegangen wie da. Ja. Also diesen auch die Figur einfach auszulassen. Und ich glaube, dass da so ein bisschen die Genauigkeit der Puppenkiste sich so ein bisschen selber in den Arsch beißt. So, ja, wir müssen das noch reinkriegen und das noch reinkriegen und dann aber andere Dinge, die wichtig gewesen wären, einfach ausgelassen werden. Ja. Wie es im ersten Teil ja auch schon zum Teil gewesen ist. Mhm. Wobei das natürlich immer die Frage ist, was ich jetzt ad hoc nicht wissen kann, aber da haben wir dann oft eben doch auch noch die Rechteinhaber des Textes, Mitspracherecht, was darf rausgekürzt werden und was nicht. Ich weiß nicht, inwieweit Michael Ende in die quasi Puppenkisten-Drehbuchadaption eingebunden war. Und Autoren, gerade wenn sie selber die Drehbücher für ihre Sachen schreiben, haben nochmal den Fokus irgendwie auf Dingen, die ihnen persönlich sehr wichtig waren beim Schreiben. Ja, weil Paul Meyer selber an den Verfilmungen auch beteiligt immer gewesen ist. Genau, ne? Ja. Und das kann schon sein, dass das einfach aus der Buchgeschichte heraus Michael Ende gesagt hat, dass das wäre mir aber wichtig, dass das drin bleibt, einfach als Idee und bla und so. Und das dann schlecht umgesetzt worden ist, aber ich weiß es einfach nicht. Also ich könnte es mir vorstellen, aber ich weiß es nicht. Wobei ich allerdings weiß, dass er damals die Rechte abgegeben hat für die unendliche Geschichte. Und da hat Konstantin einfach angefangen zu produzieren und Michael Ende hat wirklich sich mit Händen und Füßen gegen diese Verfilmung gewehrt. Ja. Also der war kein großer Fan dieses Filmes. Nee. Und also ich glaube schon, dass du als Autor, gerade wenn das so dein Erstlingswerk ist, ganz froh bist, dass dir jemand diese Fernsehrechte abkauft. Und wenn das einmal passiert ist, bist du die Dinger erstmal los. So, das ist ja dann im Buchgeschäft leider so. Und hast dann einfach auch keinen Einfluss mehr darauf. Wobei ich der dem Hessischen Rundfunk, der die Klamotten ja traditionell produziert hat, nicht unterstellen möchte, dass die damit Murks gemacht haben. Im Gegenteil, ich glaube, das ist eher dieser übermäßigen Sorgfalt geschuldet, dass dann solche Sachen drin geblieben sind, nach dem Motto, wir erwähnen sie zumindest. Ich glaube, das ist eher der Faktor. Die haben es, glaube ich, einfach zu gut gemeint in der Sekunde. Ja, das kann gut sein. Ja. Das ist gut möglich. Also der große Twist eben am Ende dieser Geschichte ist, und das ist wie gesagt, das ist im ersten Teil nicht vorbereitet worden. Deswegen, also keine Ahnung, wer den ersten Teil nicht kennt, kann diesen Teil halt auch sehen, weil alles, was im ersten Teil passiert ist, wird nochmal erklärt. Jede Figur wird nochmal neu eingeführt zum Teil. Zumindest ist kurz nochmal erklärt, wie sie funktioniert. Man kann beide Geschichten getrennt voneinander konsumieren, ohne dass sie sich in irgendeiner Art und Weise bedingen. Aber der große Twist ist eben, dass Jim in einem kleinen Körbchen auf dem Meer geschwommen hat und genau wie die anderen Kinder dann von der wilden 13 geraubt worden ist. Und warum auch immer haben sie dieses Mal Jim dann mit einem Paket verschickt. Also ja. Warum sie da von ihrem Modus operandi abgewichen sind. Wahrscheinlich Plot Convenience, keine Ahnung. aber Jim ist eben der Nachfahre vom einem der drei heiligen Könige von Kaspar. Ist eben praktisch der rechtmäßige Herrscher von Jambala und das ist die Welt um Lummerland herum und Lummerland ist praktisch nur so die Bergspitze. Der höchste Berg gewesen quasi oder die zwei höchsten Bergspitzen. Und da fängt die Geschichte an, so ein bisschen konstruiert zu wirken, weil Frau Malzahn selber daran beteiligt gewesen ist, dass Jambala untergegangen ist. Sie hat für die wilde 13 dieses Land, was nicht sein darf, erschaffen und wie in so einem großen Waage kann immer eins eben, das Land, was nicht sein darf, oder Jambala eben oben sein. Und das soll angeblich Frau Malzahn. Und da wirkt die Geschichte einfach sehr konstruiert. Ja, also das erklärt der goldene Drache der Weisheit, dass sie als Frau Malzahn noch verantwortlich war dafür. Sie erklärt aber auch nicht, warum. Also sie erklärt so, ja, wir Drachen beherrschen die Vulkankräfte und mit Hilfe von denen habe ich Jambala untergehen lassen. Und dadurch ist dann dieser Felsen für die Wilde 13 es war, glaube ich, gar nicht ihre Absicht, diesen Felsen zu erschaffen, sondern sie wollte einfach Jambala untergehen möglicherweise lassen. Möglicherweise, ja. Aber warum sie das wollte, wird auch nicht erklärt. Man könnte es natürlich antizipieren, ja, die ist halt ein böser Drache gewesen damals, wobei das ein bisschen Chaos anrichten, aber das ist ja schon heftig irgendwie so. Wobei das ja auch genau die Erklärung für die Existenz der Drachen sind. Wir sind einfach nur böse, bis jemand kommt und uns erlöst. Was singen die Drachen in der Drachenstadt? Das ist genau. Dieses Lied. Wir sind sich dessen bewusst und die wollen vielleicht auch alle gar nicht böse sein. Da sagt Frau Malzahn ja auch im ersten Teil, eigentlich will ich gar nicht böse sein, das ist aber unsere Natur. Wir warten darauf, dass jemand kommt und uns tötet, unser Feuer löscht, ohne uns zu töten. Genau. Das ist, glaube ich, das Zitat aus dem Buch, das kommt im Film ein bisschen zu kurz. Ja, dass irgendwie so uns besiegt, ohne uns zu töten. Genau, aber ich glaube, es ging tatsächlich, so also wie du die Drachen eben rettest, ist, indem du ihr Feuer löscht. Mhm. Und das passiert in der Sekunde, wo formal dann in diesen gelben Fluss eintaucht. Ja. Und das ist ein ganz, ganz, wie gesagt, da war wahrscheinlich für die Erklärung nicht genügend Zeit. Mhm. Weil man ja witzige Nachrichten einführen musste. Ja, vom Hessischen Rundfunk. Genau. Wir haben es noch der Vollständigkeit halber mit hier reingenommen, weil ich finde, für mich war das schon, also ich hab halt gerne Bücher gelesen und auch heute noch so, wo man eine relativ simple Geschichte präsentiert bekommt und die aber immer größer wird. So Steven Universe ist so ein gutes Beispiel dafür. Das fängt halt mit einer Geschichte an, wo Steven Universe sein Lieblingseis nicht mehr bekommt, weil es ausverkauft ist. Und am Ende hast du einen interstellaren Krieg. Das ist also der absolute Wahnsinn. Also, ich verstehe, warum du diese Figur so magst. Ja, ja. Wegen Eis. So, also, nein, also gerade Dinge, die am Anfang sehr simpel erscheinen, die dann richtig Tiefgang haben und dich als Zuschauer, Zuschauerin dann noch ein bisschen herausfordern und du wirklich denkst, okay, wie ist das von sowas Simples zu sowas Großartigem geworden? Das kann man über Jim Knopf auch sagen. Also es fängt als eine ganz einfache Abenteuergeschichte an und wird dann wirklich zu so einem kleinen Fantasy-Epos. Mhm. So da, wo du am Anfang eben noch so dieses und dann und dann und dann hast, ist halt im zweiten Teil diese Heldenreise viel stärker verarbeitet. Ja. Genau, das hatten wir, glaube ich, auch irgendwie schon mal definiert, als wir über den ersten Teil gesprochen haben, dass die Struktur da eben grundsätzlich eine andere ist. Nicht die Zielsetzung, irgendwas zu erreichen, wie es ja jetzt in der Wilden 13 ist. Ja, Jim Knopf hat halt wirklich eine Quest. Ich glaube, das kann man da ganz gut sagen. Ne? Genau, da gibt es wirklich die Quest und die ist natürlich für eine Heldenreise viel geschickter als Anlass, um so einen Heldenreisenplot aufzumachen, als einfach nur dieses, ja, ich muss halt weg aus Lummerland, mal gucken, was mir passiert, Ding aus dem ersten Teil. Wobei ich einfach dadurch, dass es eben dieses sehr konstruierte System oder diese sehr konstruierten Figurenbeziehungen, die halt, also jede Figur hat irgendwie mit der anderen irgendwas zu tun. Mhm. Wenn nicht, dann wird es einfach hergestellt. dadurch verliert die Welt einfach so ein bisschen den Charme und auch so ein bisschen so dieses dieses wohlige nach Hause kommen Gefühl, wenn man mal wieder guckt. Das ist halt sehr aufgedreht und sehr. Das stimmt. Wenn ihr das wirklich konsumieren wollt, also die Geschichte besser verfilmt haben möchtet, empfehle ich da, also gerade für das zweite Buch, die Zeichentrickserie. Also die ist da wesentlich ausführlicher, genauer und weil sie einfach auch mehr Zeit hat, diese dann doch sehr komplexe Geschichte besser zu erzählen, als es die Puppenkiste tut. An der Stelle möchte ich auch noch mal kurz über Lissie sprechen, die mir in der Zeichentrickserie, ich habe mehr Folgen von dem zweiten Teil gesehen, auf jeden Fall in der Trickserie, wesentlich besser gefällt als in diesem. Weil hier ist Lissie wirklich so ein bisschen so das Mädchen, das an der Seite steht und applaudiert. Ja. So, und also die ist kein gleichberechtigter Charakter gegen Jim im Verhältnis so ein bisschen. Also sie ist, ich fand sie ganz tough in der Szene, als sie von China aus aufbrechen, um die Wille 13 zu finden, nachdem der goldene Drache der Weisheit ihnen das aufgetragen hat. Weil Jim sagt, du bleibst hier, du bist ein Mädchen, das ist zu gefährlich für dich. Und sie sagt, ich komm doch mit. Und sie schleicht sich aufs Boot und das ist alles super. Bis sie der Wille 13 mit ihnen der Kampf losgeht, weil dann sitzt sie da unten in ihrer Kajüte und heult und ist ja alles zu laut und sie ist irgendwie so, ich dachte so, boah, das ist doch nicht Lissie. Und ich fand's halt, in dem Bezug einfach ein bisschen seltsam, weil im, ich weiß nicht, ob es in dem ersten Film schon der Fall ist oder ersten Serie schon der Fall ist oder nur im Buch, wo Jim am Ende sagt, na, eigentlich will er weiter Abenteuer erleben und er will nicht in die Schule und dies und das und dann sagt sie ihm ganz klipp und klar, mein Mann muss lesen und schreiben. Das musst du können. Ansonsten will ich dich nicht haben. Und gibt wirklich so eine ganz klare Botschaft, so, du kannst jetzt nicht einfach nur den Macho spielen, sondern ich verlange von dir, dass du dich also dann auch bildest und dass du was für uns mehr oder weniger tust. Genau. Ne? Weil dadurch, dass sie Chinesin ist, in Anführungszeichen, ist ein bisschen so ein Klischee, ist sie aber sehr schlau und gebildet und kann also auch schon, also das ist, glaube ich, was Ping in der ersten Geschichte sagt, also Kinder können ja schon mit einem halben Jahr lesen und schreiben und all das, ne? Und dann so dieses Stereotyp auch verbaut ist. Aber das kann Jim eben nicht. Und also da in dem Alter von 11 oder 12. 14 ist der. Also, weil im ersten Teil hieß es, er ist 14 und kann aber nicht lesen und schreiben und hinterlässt ja seiner Mutter, Frau Waas, diesen gemalten Brief, dass sie losgefahren sind. Wo ganz klar ist, ist niemand da, der ihm das beibringen könnte. Zumindest will es offensichtlich niemand. Also, weil sich auch niemand wirklich, also trotzdem Frau Waas ja die Mutter ist, da in dem Bezug niemand für ihn verantwortlich fühlt. Aber er selber hatte auch gar keinen Interesse dran irgendwie. Der will eigentlich viel lieber Abenteuer erleben. Und in dem Bezug stampft Lissie, dämliche Gewohnheit von den Comics, Lissie tatsächlich auf und sagt, nee, ich will aber, dass du das machst. Und das gibt dann am Ende nochmal so ein bisschen Gelächter am Ende der Geschichte. Und aber in der Sekunde, wo klar ist, okay, die beiden werden heiraten, buttert er sie halt runter und sagt dem Motto, ich bin dein Kerl und ich mach das jetzt. Und das ist echt problematisch. Also gerade so als für eine eigentlich starke etablierte Figur, wie sie im ersten Teil noch gewesen ist. Genau, also das fand ich auch gerade in der Puppenkistenverfilmung extrem abgefallen, diese Stärke von Lissie. Vor allem, weil sie sich ja in der ersten Geschichte auch in den Szenen im Klassenraum immer auch gegen Frau Mahlzahn aufhört. Genau, Sie ist halt, sie ist klug, sie ist gebildet und sie ist auch mutig. Ja. Also sie setzt sich gegen Frau Mahlzahn zur Wehr und beschützt die kleineren Kinder. Und unterstützt Jim auch mit Ideen, als es darum geht, wie kommen sie jetzt wieder nach China zurück und bringen die Frau Mahlzahn mit und überhaupt. Und sie weiß über ganz viele Sachen Bescheid und bringt in der Trickserie, glaube ich, auch öfter mal eher eine Idee für einen Plan mit ein, wie sie weiterkommen, wie sie vorankommen in ihrem Abenteuer, wo Jim und auch Lukas teilweise nicht weiter wissen oder wo Jim zumindest ohne Lukas manchmal auch dasteht und nicht weiter weiß. Also viel stärker das Gefühl, dass sie da Teil des Teams ist. Genau. Und nicht nur mitgezogen wird. Also auch die Szenen, wo die beiden dann so dieses Perpetuum mobile bauen, also dieses selbstfliegende Lok. Sie ist halt auch bei diesen Abenteuern dabei in der Trickserie und nicht nur in den 5 Minuten, wo es auf See geht. Also da tut sich die Serie nimmt sich da Freiheiten, die der Geschichte einfach gut tun. Genau, also Lissie bleibt auch, sie kommt für die Sommerferien nach Lummerland, um Jim zu besuchen und bleibt aber zurück, sobald klar ist, dass Jim und Lukas losziehen, um diesen Herrn Tutor als Leuchtturm anzuhalten. Sie bleibt dann einfach da und strickt mit Frau Waas. Man sieht sie dann, während die anderen da feixen und Herr Ärmel am rumalbern, sitzt sie da und strickt und ist eigentlich wie auch Frau Waas, die eigentlich, ich glaube, die sagt nicht einen Ton, außer am Anfang ihr Lied zu singen. Die hat gar keine Aufgabe in dieser Geschichte. Also das ist also, Frauenfiguren in Jim Knopf sind dann doch sehr fragwürdig, zumindest in der zweiten Geschichte. Ja, definitiv. Auf jeden Fall. Ja. Und ich habe das aus dem Buch so nicht in Erinnerung. Bin mir aber nicht ganz sicher. Also ich glaube, ich es auch einfach... Ich könnte mit dem Finger nicht drauf zeigen, aber ich glaube, die haben zugunsten Susula Pichy haben sie Lissi so ein bisschen an den Rand, Michael Endet Lissi so ein bisschen an den Rand geschoben, weil sie da also im Buch eine relativ starke treibende Kraft tatsächlich ist. Ja. Und ich meine, in der Trickserie wäre es auch so gewesen, dass so ein bisschen Eifersucht von Lissi gegenüber Susula Pichy auftaucht. Genau. Weil Jim sich dann so ins Zeug legt, um ihr zu helfen, der Susula Pichy. Also da, die ringen schon da so ein bisschen mehr um ihre Beziehung zueinander, als das jetzt in der Puppenkiste in der zweiten Teilverfilmung der Fall ist. Und das fand ich wirklich, wirklich schade. Das ist halt so leider so ein Manko, was einfach auch so diese Zeit hat. Das ist ja einer der großen Minuspunkte, die Captain Future hat. Ich werde einfach nicht müde, das zu erwähnen, wo du halt diese Weltraumpolizistin hast, die mit einer Szene eingeführt wird. Also Captain Future kommt in so eine Weltraumstadt, in so einen fremden Planeten oder sowas, die so ein bisschen ist wie so eine Westernstadt. Und das erste, wie hieß sie denn nochmal, Lone oder Logan, ich weiß gar nicht mehr, wie sie genau hieß. Das erste, was du von ihr siehst, wie sie halt so ein paar Gangster lang macht, aber wirklich lang macht. Nach dem Motto, ich nehme euch jetzt fest und dies und das. Und den Rest von 52 Folgen ist sie plötzlich so dieses Mädchen, wo sie dann, wo Captain Future dann immer zu ihr sagt, nein, sie können nicht mit auf diese Mission, das ist alles viel zu gefährlich für eine Frau. So, genau. Das ist diese Zeit 60er, 70er Jahre, wo eigentlich vorhandene starke Figuren, die auch der Geschichte was beizutragen haben. Denn natürlich kommt diese Figur immer in Schwierigkeiten, aus denen Captain Future sie retten muss. Und das ist einfach total typisch für diese Zeit und es ist echt zum Kotzen. Also das ist, so sehr ich Captain Future liebe, das ist ein Aspekt, der mir so derartig auf den Sack geht. Das kannst du dir nicht vorstellen. Das ist so heftig. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja. Also das ist halt tatsächlich so neben dem, was du auch schon gesagt hast, so eine der ganz großen Minuspunkte jetzt an dem zweiten Teil von Jim Knopf, weil ich die Prinzessin Lissi wirklich gerne mochte als Figur. Ich fand die in den Trickfilmen schön, die ist auch super schön gezeichnet. Ja, das war niedlich auch mit den Zöpfchen. Gar nicht so stereotyp wie jetzt auch in diesen Puppendarstellungen, so klein und gelb und mit den Schlitzaugen in Anführungszeichen. Genau. Ne? Das ist halt. Also man erkennt schon ihre Herkunft durchaus, aber sie ist halt einfach wirklich viel stärker gezeichnet als Figur. Sie ist vor allem auch nicht so ein zartes Püppchen, sondern sie hat halt, klar, die hat. Die Chinesen in der Geschichte tragen so pusterige Klamotten, aber sie wirkt halt nicht wie so ein Püppchen, wie ich schon sagte, sondern wirkt wirklich wie eine robuste Figur, die halt auch mal was abkriegen kann. Die kriegt auch in der Serie ordentlich was ab und es gibt auch Damsel in Distress-Situationen in der Zeichentrickserie, will ich gar nicht abstreiten, aber nicht so krass, dass Jim ihr sagt, du darfst nicht mit, du bist ein Mädchen. Genau. Also da habe ich echt gedacht, so Jim, hallo, geht's noch? Ne? Ja. Und dann habe ich erst gesagt, okay, super, da machen sie was Tolles draus, weil sie sich halt doch als blinder Passagier mit aufs kaiserliche Staatsschiff... Was, glaube ich, in der Trickserie auch so ist. Sie darf auch nicht mit und kommt trotzdem mit. Und aber da wird hinterher einfach anders mit umgegangen. Und sie ist einfach in diesem Dreiergespann, Jim, Lucas und Lissi, ist sie einfach eine wesentlich bessere und funktionierendere Figur. Ja, da ist es wirklich ein Dreiergespann. Und hier ist es nach wie vor Jim und Lucas und Lissi, die dann herumkommandiert wird so ein bisschen. Ne? Also es ist auch das Erste, dass irgendwie dann... also sie wird auch noch dann so richtig irgendwie dafür, dass sie Angst hat, ausgescholten so ein bisschen. Genau. Also, wir haben sie doch gesagt, du durftest nicht mit, das hast du jetzt davon, bla bla bla. Genau. Das ist pädagogisch total toll. Ganz großes Kino. Genau. Naja. Also so auch, wie gesagt, das Mysterium, was da aufgebaut wird in der ganzen Geschichte, das war für mich dann, also wo man dann auch feststellt, okay, die Wilde 13, das ist, glaube ich, im Buch nochmal stärker beschrieben, sind auch Nachfahren der Hauptmänner des Königs, also das kam jetzt gar nicht so richtig zum Tragen. Und die wussten einfach mit ihrer Energie und ihrer Kraft nichts Besseres anzufangen, als Leute zu beklauen. Das ist so die Erklärung im Buch. Das fällt da nochmal ein bisschen unter den Teppich oder unter das... Wie sagt man unter den Teppich, kann man das sagen? Unter den Tisch. Unter Tisch. Genau. Das fällt unter den Tisch. Genauso wie so dieses ganze Jambala und also die ganze Vorbereitung auf Jambala fällt halt komplett unter den Tisch. Das ist ein bisschen schade, also in der Serie. Das wird im Buch ein bisschen besser gelöst. Vielleicht ist deswegen auch so die zweite Serie weniger bekannt, auch das zweite Buch ein bisschen weniger bekannt. Weil ich glaube auch, das hatten wir, glaube ich, bei einer letzten Folge auch festgestellt, dass der Erfolg der Puppenkiste natürlich auch nachhaltig dazu beigetragen hat, dass dieses Buch noch weiterhin im Gedächtnis geblieben ist. Und das ist bei der zweiten Serie weniger gut gelungen. Auf jeden Fall. Und was ich auch schade fand, wir haben bei jeder Folge von dieser zweiten Serie auch so kleine Szenen vorne rangeschnitten, wo Lukas, Jim, Emma und Molly so ein bisschen im leeren Raum stehen. Emma hat auf der Tür das Zeichen vom Hessischen Rundfunk und dann machen sie nochmal irgendwie so ein pseudo-witzigen Einführungs-, wobei das damals, Gedöns. Wobei das damals halt üblich war im Fernsehen, dass jemand eine Sendung angesagt hat. Ja, das ist wahrscheinlich eher so aus der Tradition heraus. Also da saß, ich kann mich halt daran erinnern, wenn ich abends um 6 Uhr Sesamstraße geguckt habe, dann saß halt da noch jemand und gesagt, so Kinder, jetzt kommt die Sesamstraße. So dieses Konzept des Fernsehansagers hat sich verloren und ich glaube, dass das tatsächlich diese Szene ist, diese Stehende am Hessischen Rundfunk und ersetzen quasi den Ansager. Ich glaube, das hat gar nicht so, weil man merkt ja auch, das ist mehr so ein Bruch durch die vierte Wand und wir wissen, was uns passiert ist. Das ist, glaube ich, eher dieser Tradition geschuldet als einem tatsächlichen, das fügt einfach der Folge selber nichts hinzu. Nee, gar nicht. Glaube ich, also dieser Vers, so habe ich zumindest heute und gestern eben beim Gucken auch verstanden. Also im großen Kanon der Puppenkisten ist nicht, dass es die schlechteste Serie ist, aber es gerade durch dieses Definitive der ersten vier Folgen fällt Jim Knopf und die Wilde 13 einfach sehr stark ab und kann sich dann einfach mit der ersten Geschichte nicht messen. Und wir haben selbst bei der ersten Geschichte schon Schwächen festgestellt. Und dann so, Also es ist tatsächlich, ja, es macht halt Spaß, einfach wegen der ganzen Ausstattung das zu gucken. Man sollte aber sich nicht so sehr auf die Handlung und so konzentrieren. Nee, aber es ist, also die Puppenserie ist halt, was das angeht, sehr konfus. Ja. Definitiv. Und es ist tatsächlich sehr, sehr es kommt da wesentlich konstruierter rüber, als es eventuell ist. Wobei selbst das Buch da sehr konstruiert wirkt. Ja. Also da tatsächlich ganz klassische Empfehlungen. Gerade für den zweiten Teil die Folgen aus der Trickserie gucken. Haben auch einen super schönen, ganz anderen Titelsong als das Lummerland-Lied. Genau. Ich mag ja das Lummerland-Lied sehr, sehr gerne. Aber ich wusste gar nicht, das hast du mir dann gestern noch erzählt, dass die Trickserien-Melodie oder Musik von dem Prinzen ist, die ich sehr mag. Das ist also, das war damals für mich auch so ein Grund, warum ich die Serie so gerne geguckt habe, weil dieses Intro hat halt, du kriegst halt richtig Energie schon mitgeladen. Ja, das ist so ein richtig schöner Popsong, wo so auch diese ganze Welt nochmal beschrieben ist. Das ist so ein sehr, sehr beschreibender Text, wie Jim Knopf ist. Und da wird Jim Knopf, also auch in der Serie wird Jim Knopf halt sehr ins Zentrum gestellt, wo du halt in der Puppenkiste immer so das Gefühl hast, Jim Knopf ist so der Assi von Lukas und ist so, kriegt dann immer so alles erklärt, die ganze Welt und wie funktioniert Magnetismus und was in der Serie, also der Puppen, auch im Buch, glaube ich, totaler Bullshit ist, weil so funktioniert der Magnetismus nicht. Sagt nie eurem Physiklehrer, was ihr bei Jim Knopf Magnetismus gelernt habt. aber Jim Knopf ist immer so derjenige, der Lukas hinterherläuft und sagt, okay, ich mach das, was du sagst, weil ich verstehe es eh nicht. Genau. Also wenn es um Glückstreffer geht, so Sachen finden oder sowas, da ist Jim dabei. Ja. Aber wenn es um Entwickeln, Verstehen oder irgendwas geht, dann überhaupt nicht. Und das ist auch diese Szene, als Lukas den Magnetantrieb für Emma erfindet, erklärte das auch und sagt dann, so hast du das verstanden? Und Jim sagt, nee, Lukas, ja, macht nichts. Genau. Dann erklärt's aber auch nicht normal. Nee. Fertig. So, es ist dann voll, bleib halt der dumme Assi. Genau. So. Assi, nicht Assi. Assi. Ja, genau. Also Assistent halt. Genau, der genau. Der Hiwi. So, und das ist halt, also das macht die Trickserie besser, weil da ist Jim Knopf einfach wirklich im Zentrum der Geschichte und auch in der ersten Puppenserie wird Jim immer so ein bisschen mitgezogen und ist so ein bisschen so die Identifikationsfigur für die jungen Zuschauer, Zuschauerinnen dann tatsächlich. Und Lukas hat in der Trickserie auch da mehr die Rolle des zwischen großem Bruder und Vater, der dann wirklich erklärt und Jim auch fördert. Also nicht nur so, hier, ich bin der Meister und der Chef und mach jetzt mal und du kannst hinterher trotten oder es bleiben lassen, sondern er ist wirklich derjenige, der dann Jim auch wirklich fördert im Sinne von, ich will, dass du schlauer wirst, dass du mehr verstehst, dass du das und das machst und so. Und das ist auch viel schöner in der Trickserie gelöst, finde ich, auf jeden Fall. Also die Rolle ist dann auch nochmal, kriegt auch nochmal eine andere Tiefe. Wobei natürlich, das ist der Grund, warum es in der Trickserie besser funktioniert, die hatten halt mehr Zeit. Das ist richtig. Also wenn du eine Trickserie hast, wo es jeden Tag eine neue Folge gibt und es gibt weit über 50 Folgen in mehreren Staffeln, da ist ganz klar, die hatten einfach für diese Serie mehr Zeit. Und das ist witzigerweise bei allen, und es gibt eine ganze Menge Puppenkisten-Serien, die hinter eine Zeichentrickserie bekommen haben über Umwege, bei allen Sachen so, beim Urmel auch. Also ich finde zum Teil Storylines, die in den Urmel-Büchern drin sind, in dieser Urmel-Zeichentrickserie, also rückblickend betrachtet, da gab es auch eine Menge Folgen von, wesentlich besser gelöst, einfach weil man mehr Zeit hat zu erzählen, Figuren besser etablieren kann. Die kriegen auch in den Serien zum Teil nochmal einen ganz anderen Charakter, weil sie modernisiert worden sind, natürlich im Zuge dessen. So, klar hinterher zu sagen, die Puppenkiste war aber schöner, Nostalgiefaktor noch und nöcher, aber neuen Dingen eine Chance geben. Was nicht heißt, dass ich weniger skeptisch bin, was diese Realverfilmung angeht, die jetzt ansteht von Jim Knopf. Da bin ich immer noch sehr skeptisch, weil das ist in der Vergangenheit echt oft schief gegangen. Ja. Und ich habe Robby Tobby und das Flievertüt noch gar nicht gesehen. Da bist auch ein bisschen Angst davor. Oh ja. Können wir vielleicht dann, wenn wir das auf DVD kriegen, auch nochmal drüber reden. Ja. Weil Robby Tobby und das Flievertüt ist halt auch da, also neben Jim Knopf das Buch meiner Kindheit. So Jim Knopf, Latte Igel, Flievertüt. Das sind so die drei Bücher, die ich als Kind einfach wirklich geliebt habe. Und alle drei habe ich noch. Oh. Meine total zerlesene Flievertüt-Ausgabe habe ich eben auch noch. Schön. Genau. Yeah. Macht doch mal, also liebe Filmstudios, wenn ihr schon dabei sind bei dem Thema gerade, macht doch mal einen CGI-Film von Latte Igel. Das ist überfällig. Ja. Ne? Also bitte, die Geschichte bitte verfilmen. Ist ein bisschen wie der Hobbit, aber mach das mal. Ja, und macht aber schönes CGI. Also ja, was halt so halt so üblich ist. Ne? Also das könnte man locker in einer schönen europäischen Produktion, könnte man das hinkriegen. Ne? Ja, aber wenn das am Ende so aussieht wie, also auf der DVD von jetzt der Wilden 13, war am Ende noch Werbung für Pettersen und Findus drauf. Ja, den zweiten Teil, der dann den dieser Weihnachtsfilm vom letzten Jahr, ja, gut. Genau, und also wenn Latte Igel dann so aussieht wie Findus. Na, ich hätte gerne also für Latte Igel, weil es sich so anbietet, einen kompletten CGI-Film. Ja, Trickfilm wird ja nicht mehr gemacht, also Zeichentrick, klassischer wird ja nicht mehr gemacht. Aber einen gut produzierten, witzig gestalteten Latte Igel-Film hätte ich noch gerne. Ja, mach das mal. Mach mal einer, da, du da. Mach mal, los, geh los, mach. Und du hilfst gefälligst. Gut, ich denke, wir schließen damit das Thema der Puppenkiste auch ab, weil wir haben uns jetzt mit vier Folgen und fünf Serien und Geschichten jetzt auch hier, wir haben, glaube ich, einen ganz guten Querschnitt. Es gibt auch etliche Dinge, über die man sich unterhalten könnte. Es gibt auch noch viele Puppenkiste, was ich nicht gesehen habe. Ja, das kommt noch dazu und sowas wie Lilalum Schepperland, was aber auch zum Gucken einfach zeitintensiv ist, aber was von der Story derartig großartig ist. Das kenne ich. Ja. Lilalum Schepperland kenne ich. Aber das nochmal zu konsumieren, ist einfach derartig zeitaufwendig, dass es wäre jetzt im Rahmen dieser Geschichte nicht zu schaffen gewesen. Wenn ihr möchtet, dass wir noch ein bisschen weiter über die Puppenkiste reden, jetzt haben wir natürlich die letzten paar Folgen mit ein bisschen Unterbrechung zwischendurch hier auch dran gesessen. Dann schreibt das mal in die Kommentare. Also ich habe das Gefühl, gerade wie die erste Folge zum aktuellen Zeitpunkt, ist ja nur die erste Folge davon veröffentlicht worden, wie das angekommen ist, wurde sehr gut angenommen. Ich hoffe, dass das für die anderen Folgen, die jetzt noch für euch dann, also die nachgekommen sind, dass das für euch genauso interessant gewesen ist. Dann würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Danke, Katrin. Danke, Steffen. Auf wieder, Nerd. Tschüss. Mach